wo von einem Punkte der Atombildung aus gesehen zwei Sterne hintereinander stehen, da überlagern sich, wenn die Spirale des hinteren Himmelskörpers so weit ist, dass sie sich dem näheren Himmelskörper nicht auflegt, die Wellen und damit vereinigen sich mit dem gemeinsamen Achsenstrahl zwei Spiralenden. Es entsteht dann möglicherweise ein Atom mit einem Kern und zwei Elektronen. Da diese Stellung selten ist, ist auch die Bildung solcher Atome verhältnismäßig selten. Wo im freien Raum Achsenstrahlen und Spiralen mehrerer Himmelskörper mit ihren Atombildungspunkten zusammentreffen, da ist der Aufbau des Atoms abhängig von den Winkeln, in denen sich die Achsenstrahlen treffen. Diese Winkel sind maßgebend für die Stellung der einzelnen Kernpartikel zueinander, also der Kerngruppierung. Die Zahl der Elektronen und die Anzahl der Kernpartikel wird von der Anzahl der mitwirkenden Spiralen und Spiralachsen bestimmt. Es steht heute zweifelsfrei fest, dass sich im freien Weltenraum Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Silizium und Eisen bilden können und bilden. Damit bestätigt die heutige Wissenschaft, was ich im Jahre 1926 in einem Vortrag in Stuttgart gehalten im Bürgermuseum erklärte, nämlich, dass die Sternschnuppen keine Trümmer von Himmelskörpern sind, sondern eben erst aus Weltallstrahlen gebildete Substanz, vor allen Dingen in der Nähe der Erde, Eisen. Zu dieser Ansicht bin ich gekommen, weil ich bei ganz bestimmten Sternstellungen Kugelblitze und besonders viel Sternschnuppen feststellen konnte. Dasselbe gilt für die Bildung von Hagel, Schnee und Regen, wenn auch aus anderen Strahlwinkeln heraus. Damit wird aber auch die Welteislehre Hörbigers brüchig. Der Sternschnuppenschwarm der Leoniden also wird dadurch erklärt, dass die Erde da in eine Zone hineingerät, in der der Stand der Erdachse eine Kuppelung von Achsstrahlen im Raum hervorruft und damit die Bildung von Sternschnuppen. Der Name Sternschnuppe hat sich als echt bewiesen. Die verschiedene Entfernung des Atombildungspunktes von den Himmelskörpern ist in der Regel abhängig von den Radien des Himmelskörpers. Die Spiralenlänge ist sehr groß, da der Abstand zwischen Spiralachse und Spiralachse an den Orten der Atombildung sehr winzig ist. In der Erdatmosphäre liegen nach der Regel noch die natürlichen Atombildungspunkte der von der Erde weit entfernten Himmelskörper. Immer ergibt ein Spiralgang bei der Abteilung von ihrer Spirale mindestens ein Elektron. Die von einem Himmelskörper abfließende Spirale der Oberflächenkraft kann von einem Achsenstrahl eines anderen Himmelskörpers, der sich dann in der Nähe dieses bloßgelegten Achsenstrahles befindet, eingefangen werden. Dadurch wird der erstere Achsenstrahl teilweise bloßgelegt und angezogen von dem Himmelskörper, der sich dann in der Nähe des bloßgelegten Achsenstrahles befindet. Die Höhenstrahlen bestehen aus bloßgelegten Achsenstrahlen. Ebenso können überlagernde Spiralwellen über den Atombildungspunkt hinausschießen. Da dann die Spirale leitende Achse fehlt, bilden sich aus diesen abgetriebenen Spiralteilen freie Elektronen, die als negative kleinste Elektrizitätsquanten dann dem Gesetz der Anziehung unterstehen. Wo der Atombildungspunkt in der Nähe eines anderen Himmelskörpers liegt, kommt es zu einer vermehrten und mannigfaltigen Atombildung, weil die Zahl der kreuzenden Strahlen hier eine bedeutend größere ist. Ein Meer an Strahlen wirkt aus dem Himmelskörper, Sonne, Planet, Mond kommend, immer in der Nähe dieses Himmelskörpers. Eine große Rolle spielt auch die Oberfläche des Planeten als Spiegel. Durch diese Einflüsse werden die Spiralen der fernen Himmelskörper von ihren Spiralachsenstrahl abgerissen. Dadurch wird der Spiralachsenstrahl frei, es bildet sich so wieder ein Höhenstrahl. Atombildungspunkte, die in irgendwelche schon vorhandene Materie hineingeraten, rufen selbstverständlich, weil ein Atom sich bildet, das sich irgendwie koppelt, eine molekulare Umlagerung in der vorgefundenen Materie in gewisser Richtung und in gewissem Maße hervor. Gewisse Sternstellungen können deswegen zum Beispiel zur Explosion von Munitionslagern führen und können auch sonstige Veränderungen der Eigenschaften jeder Materie hervorrufen, je nachdem, in welche Materie der Atombildungspunkt fällt. Ob Atomzerfall im freien Weltraum möglich ist, müsste erst bewiesen werden. Dagegen wird in den Atomen der dichteren Körper Atomzerfall vor sich gehen können, wo ein Atomkern in seiner positiven Anziehung nicht mehr gegen die negative Gegenwirkung der Elektronen aufzukommen vermag. Das ist unter anderem der Fall mit dem Radiumatom. Das Atom löst sich dann wieder in Strahlungen auf, und wenn diese Auflösung des Atoms inzwischen eine etwas andersartige Materie zu gestalten vermag, so ist dennoch diese Materie wiederum nur teilweise wieder gebundene Strahlung, die nun einem anderen stofflichen Zustand anzeigend doch einmal ebenfalls sich in das auflösen wird, was sie vorher war, nämlich in Strahlung. Vagabundierende Elektronen. Im Atom ist das Elektron oder mehrere Elektronen gezwungen, um den Kern zu kreisen. Aber wie wir wissen, sind die sogenannten elektrischen und magnetischen Vorgänge größtenteils begründet auf die Bewegung und Ansammlung freier Elektronen. Das Elektron ist ein rechter Weltenbummler, ein Vagabund. Ich sprach deshalb in der Überschrift dieses Abschnittes von vagabundierenden Elektronen. Es taucht die Frage auf, wie werden Elektronen frei? Elektronen können frei werden bei radioaktiven Vorgängen, also dann, wenn ein Atom zerfällt, dort als Beta-Strahlen. Ebenso gut aber wie Elektronen frei werden beim Zerfallen des Atoms, werden sie auch frei vor der Bildung eines Atoms oder mit anderen Worten, wenn eine Atombildung verhindert wird. Wo eine von einem Himmelskörper abfließende Spirale auf ihrem Wege bis zum regelrechten Atombildungspunkte durch andere Einflüsse zerrissen, zerlegt wird, da entstehen freie Elektronen und freie Spiralachsenstrahlen. Diese Einflüsse sind besonders vielfach und stark vorhanden innerhalb des Bereiches eines Sonnensystems und in der Nähe eines Himmelskörpers, Sonne, Planet, Planetoid, wie in der magnetischen und atmosphärischen Hülle eines Planeten, zum Beispiel der Erde. Die Oberflächenspiralen und Spiralachsen sich nahestehender Himmelskörper werden oftmals, wenigstens in der aufeinander zufließenden Richtung, aufgelöst in freie Elektronen und freie Achsenstrahlen. So kommt es, dass sich ständig in der Erdatmosphäre wie in der magnetischen Aura der Erde freie vagabundierende Elektronen bilden und sie somit erfüllen. Wir sind also von natürlicher freier Weltallelektrizität immer umgeben. Die Anzahl der verhältnismäßig sich stetig bildenden Elektronen muss innerhalb eines Sonnensystems natürlich verändert werden in Perioden besonderer Sonnenauswirkung. Die vagabundierenden Elektronen können sich unter bestimmten Einwirkungen und Verhältnissen zu Hohlkugelgebilden mit eigenem besonderen inneren Spannungsfeld vereinigen, Kugelblitze, Lichtbälle und anderes mehr. Die vagabundierenden Elektronen werden von positiven Feldern, eventuell auch von einem menschlichen Körper mit positiver Einstellung, angezogen.